Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Schon als Kind, so geht die Geschichte, war der Regisseur Luc Besson Fan der Valérian et Laureline Comics. Und schon einmal hat er ja auch mit Zeichner Jean-Claude Mézières zusammengearbeitet, haben wir eben gehört, für das fünfte Element. Jetzt hat er sich offiziell an Valérian gemacht, beziehungsweise an Valérian, denn gedreht wurde seine Verfilmung auf Englisch. Am Donnerstag kommt sie ins Kino mit dem Untertitel Die Stadt der tausend Planeten. Und wir nehmen das zum Anlass, einen Erfinder fremder Welten zu würdigen, der schon immer groß gedacht hat, sich mit seinem neuesten Streich aber nochmal selbst übertrifft. Der teuerste europäische Film aller Zeiten ist sein Valérian geworden, für den er auch als Produzent verantwortlich ist. Alles um den Gegenentwurf zum amerikanischen Science-Fiction zu schaffen. Hoffentlich hat sich's gelohnt. Hartwig Tegler über das Kino des Luc Besson. Unheil droht Alpha, dieser intergalaktischen Megametropole irgendwo im Universum. 3236 Spezies aus den vier Ecken des Universums leben an Bord. Utopie des friedlichen Miteinanders von Menschen und Aliens. Ein Schmelztiegel der Kulturen und des Wissens. Jetzt scheint jemand diese Föderation des Friedens zerstören zu wollen. Und die Ursache liegt in einer Ursünde des Menschen. Das drohende Unheil in Valérian, die Stadt der tausend Planeten, müssen Valérian und Laureline, Spezialagenten, abwenden. Ob ihnen das gelingt? Na sicher. Zwei Sachen vorweg. Die erste bezieht sich nur auf Cara Delevingne. Wir wissen, wie die Menschen ticken. Sie sind ja so berechenbar. Dann habt ihr noch nie eine Frau getroffen. Cara Delevingne in ihrer Rolle in Valérian als taffe wie sensible Weltraum-Bitch und Heldin, schräg, lustig. Mit all dem, was Cara Delevingne jetzt bei Luc Besson zeigt, damit ist es entschieden. Die Frau, Model, seit einiger Zeit Schauspielerin, macht große Karriere, verdientermaßen. Zweitens, wenn man als Kinogänger nicht sofort einen Zugang bekommt zu dieser Screwball-Comedy-Energie zwischen Valérian und Laureline, Dane DeHaan und eben Cara Delevingne, dann kann man Valérian, die Stadt der tausend Planeten, nur abhaken als Bilderüberwältigungsgewitter. Typisch Luc Besson. Womit wir beim Unterschied wären zwischen den großen, faszinierenden Filmen des Regie-Berserkers Besson und den Werken, bei denen das Primat der Überwältigung herrschte und herrscht. An exotische Orte oder in fremde Welten führte uns Besson immer. Ob in der Zukunft, der Vergangenheit oder der Jetztzeit. 1985, Subway beispielsweise. Ein magischer, cooler Trip in den Untergrund von Paris, die Eingeweide der Stadt, die Metro. Oder dieser schöne, elegische und traurige Traum über die Verschmelzung mit den unendlichen Weiten in der Ewigkeit des Meeres, über die uns der ehemalige Tauchlehrer Luc Besson in seinem Film Im Rausch der Tiefe erzählt, wenn Jacques, der Apnoe-Taucher, sich abwendet, sich immer abgewendet hat von der Welt hier oben. Was fühlst du eigentlich, wenn du da runter tauchst? Das Schwierigste beginnt erst unten. Wieso? Um wieder aufzutauchen, brauchst du einen guten Grund. Das macht mir Schwierigkeiten, ich finde keinen. Wunderschöne Geschichten erzählte uns Luc Besson da und arbeitete offensichtlich nach diesem Prinzip. Du musst dich mit Leuten umgeben, die talentierter sind als du. You have to surround yourself by bigger talent than you, so they make your work better. I was not afraid to take the better than me to help me. Diese größeren Talente machen deine Arbeit besser. Ich habe keine Scheu, die um Hilfe zu bitten, sagte Besson einmal. Das war auch im Film Das fünfte Element so. Da ging das Prinzip wunderbar auf. Major Dallas, hier ist ein Auftrag von größter Wichtigkeit. Was für ein Auftrag? Die Welt zu retten. Der Science-Fiction-Film von 1997 hatte einiges im Angebot. Schambolzen Bruce Willis als coolen Ex-Spezialagenten im fliegenden gelben Taxi, Mila Jovovich als außerirdisches Weltrettungswesen im irrwitzig-stylischen Outfit. Das fünfte Element. Aber vor allem, und hier wäre der Bezug zu den großen Talenten an seiner Seite. Vor allem aber war Jean-Paul Gaultier mit an Bord. Der französische Modeschöpfer entwarf Kostüme und Accessoires. Und so gelang eine Bilderorgie mit Monstern, Mutanten, Masken und einer Liebesgeschichte, die dem biederen US-Science-Fiction-Film den Stinkefinger zeigte. Der hemmungslose Wunsch nach Überwältigung stand beim fünften Element noch ganz im Dienst der Geschichte. Aber wie auch die Obsession spürbar war, die Genres der Hollywood-Maschine an die Grenzen und über sie hinwegzutreiben, so zeigte sich ebenso wie das Primat des Visuellen bei Luc Besson immer mehr die Charaktere und Geschichten in den Hintergrund drängte, was man zunächst angesichts der visuellen Wucht nicht so richtig mitbekam, was eben aber auch Wirkungsprinzip war und auch jetzt bei Valerian, die Stadt der tausend Planeten, Wirkungsprinzip ist. Ein Film, der im Übrigen wirkt wie eine Kopie von zig anderen Science-Fiction-Filmen, vor allem aber eine vom fünften Element. Aber, und von diesem Aber lebt das Kino auch das des Luc Besson, in den monumentalen Bildergewittern gab es immer Momente, wo die wohlkalkulierte Filmmaschine zum Schweigen kommt. Wenn beispielsweise in Valerian Cara Delevingne rotzfrech, aber sehr, sehr verführerisch lächelt und ihr möchte gern geliebter Valerian vor Sehnsucht und Begehren am liebsten vergehen möchte und sie nur schnippisch die Augenbrauen hochzieht. Wunderbarer Screwball. Wenn beispielsweise in Das fünfte Element Luc Bessons Ex-Frau Maiwenn Lebesgue als Alien-Operndiva singt.